Oh ja, ihr habt alles richtig gemacht einzuschalten, ihr Süßen, denn hier ist das Fritz extra den ganzen Abend, den ganzen Freitagabend live aus der Columbia-Halle. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ist es etwa Vorfreude auf Sido? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kann mich nur wiederholen. Was für ein Abend steckt uns in den Knochen? Bekommst du denn, das ist ja wie so ein Lollapalooza ist es hier. Also natürlich besser, weil es unser Geburtstag ist, aber du kommst angereist hier mit der Bahn, mit dem Auto, hast dann wie so ein Festivaltag, aber wie? Aber ist ja gar kein Festival, das ist Fritz Geburtstag. Ist Fritz Geburtstag, ey, ohne Witz, ich werde immer wacher und habe immer mehr Energie. Ich merke so, du bist langsam so ein bisschen erschöpft von der Wache, aber ich bin schon so richtig, yeah, ich könnte noch 5 Konzerte, oh mein Gott. Das stimmt, ich freue mich schon auch total. Also wenn man erstmal durch die Dampfwolken von der Sido-Entourage durchgeschritten ist, dann kann man sich auch freuen und ihn auch wieder sehen, diesen wundervollen Künstler, der gleich hier noch sein Solo-Programm aufführen wird. Darauf warten wir jetzt. Sido hat uns ja auch noch verraten in der Max-Schmeling-Halle, er freut sich sehr, dass er hier auch mal wieder solo auf der Bühne steht. Was ich auch total geil finde, Sido stellt sich wirklich bei jedem Konzert hinter die Bühne und schaut aufmerksam zu, macht Snaps, kommentiert. Also wirklich bei Suki stand er dann da so und lief dann da so mit seiner Armee und meinte so, ja, also ich habe mir jetzt gerade das Konzert von Suki angeschaut, hat gesnappt. Gerade bei Milliarden hat er auch kommentiert. Also wirklich, er die ganze Zeit mit dabei, erste Reihe, checkt alle Konzerte aus, bevor er jetzt gleich selbst auf die Bühne geht. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall witzig, wenn du hinter der Bühne lang gehst und dann die ganze Zeit irgendwie an so einem Typ, der die Cappy tief ins Gesicht gezogen hat und auf sein Handy starrt, vorbei muss. Und dann hinterher siehst du so, ach, das ist er ja, der Sido. So, sorry, wir haben uns jetzt gar nicht vorgewarnt, aber wir sind gerade im Radio. Wir wollten euch einfach nur mal willkommen heißen auf dem Geburtstag. Herzlich willkommen. Hallo. Hallöchen. Warte mal, aber es klingt jetzt im Radio so, als wenn ihr nur eine Person wärt. Ihr seid aber viele. Hi. Hallo zu den Leuten. Was soll man denn sagen? Hallo? Genau. Achso, bin ich so leise zu hören? Entschuldigung. Ich bin jetzt im Radio. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Das ist alles nur eine Übung. Wie hat es euch gefallen bis jetzt? Sehr gut. 100%. Gibt es schon Favoriten bis jetzt? Wir kennen die Bands alle leider nicht. Das ist das Problem. Achso, aber hast bei allen Spaß hoffentlich? Hoffentlich, ja. Wie ist bei dir? Es waren doch bisher nur die einen, oder? Achso. Also, ich glaube, die Leute sind ja alle schon ein bisschen neben der Spur. Tut uns leid, ist nicht unsere Schuld. Das ist alles, das ist nur Wasser an der Bar. Es ist nur Wasser an der Bar. Wir hören jetzt ein ganz bisschen Mucke. Und zwar hören wir, stimmt, gestern Kasper, live im Waschhaus gesehen. Casper, zusammen mit Drangsal, mit Keine Angst. Und dann ist es in wenigen Momenten soweit. Sido live auf der Bühne der Columbia-Halle, hier beim Fritz und 20. Geburtstag.